يفهمه كل من يسمعه رواه أبو داود وهو صحيح. فصلا أي مفصلا بينا صلوات ربي وسلامه عليه ما كان يدخل الحروف ببعضها، إنما كان يتكلم كلام أي إنسان يستطيع أن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فصلا أي ما يدخل الكلام بعضه ببعض، الحروف بعضها ببعض. يفهمه كل من يسمعه، أي إنسان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه. وهذه سنة، بارك الله فيكم، وأنا أقول والله تعالى أعلى وأعلم أنها سنة منسية، لأنه اليوم الذي يتقعر في الكلام ويأتي بألفاظ الناس ما تفهمها، الناس تظن فيه أنه العالم، ولكن العالم هو الذي إذا تكلم أفصح وبين وبسط للناس، وما أدخل الكلام ببعضه بعضا، وما تنطع ولا تقعر ولا تشدق في الكلام، وإنما بارك الله فيكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم كلام يفهمه المخاطب، يفهمه الناس. فنسأل الله العافية والسلامة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل natürlich bei mir 89 bei mir 89 und bei euch ist das Kapitel 6 von dem Buch von Al-Adab, das zweite Buch, Buch des Benehmens. Und zwar Verlangen nach deutlicher Sprache und danach dem Zuhörer das, was man sagen will, falls nötig zu erklären, auseinanderzusetzen und zu wiederholen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das ist wichtig. Dieses Kapitel ist sehr wichtig. Und zwar, wenn man spricht, dann sollte man deutlich reden. Deutlich reden. Und klar reden. Die Wörter, wenn man denkt, dass die Leute, dass die anderen, die zuhören, dass die Zuhörer nicht verstanden haben, zu die Wörter, barakallahu fikum, wenn man denkt, dass die Leute, der Zuhörer nicht verstanden haben, zu wiederholen. Also man wiederholt die Wörter. Man redet langsam. Damit die Zuhörer verstehen. Man redet deutlich, langsam. Anas, Radwanallah alayhi, erzählte, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam seine Worte dreimal zu wiederholen pflegte. Pass auf, dreimal. Die Wörter wiederholte. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Der wiederholte, sallallahu alaihi wasallam, die Wörter dreimal, damit sie voll verstanden werden und oder wurden. Und wenn er an Leuten vorbeikam und sie grüßte, wiederholte er seinen Gruß immer dreimal. Dreimal die Wörter wiederholen und dreimal Gruß, Salam. Auch barakallahu fikum wiederholen. Und das ist bei Al-Bukhari überliefert. Was bedeutet das? Barakallahu fikum, Jazakallahu khair. Das geht zu unserem Thema, das hat mit dem Kapitel zu tun. Das heißt, wenn du sprichst, dann sprichst du langsam, sprichst du deutlich. Und wenn du denkst, dass die Leute nicht verstanden haben, dann wiederholst du dein Wort. So war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Er hat wiederholt einmal, zweimal, dreimal, damit die Leute verstehen. Weil der Sinn nicht das ist, dass die Leute nur von dir gut denken oder dass die Leute dich loben, sondern der Sinn ist, dass man versteht, dass die anderen Leute verstehen. Und wenn man zu den Leuten geht und zum Beispiel man kommt, sagt Salam alaikum, keine Antwort. Dann wiederholt er nochmal, Salam alaikum, keine Antwort. Salam alaikum, weil vielleicht wenn sie zusammenreden, dann können sie nicht hören oder zugehört haben, oder es kann sein, dass eine Person nicht da war oder sozusagen mit dem Gedanken jetzt. Das heißt, nach dem dritten lässt er. Das heißt, wenn man kommt, sagt Salam alaikum, der andere sollte alaikum salam sagen. Aber vielleicht die Leute reden laut oder sind die, deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch das gemacht, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Die nächste Überlieferung von Aisha, radhiyallahu anha, sie sagte, oder sie berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam immer in deutlicher Sprache zu sprechen pflegte, so dass sie von jedem, der sie hörte, verstanden wurde, oder die Sprache, ja, verstanden wurde. Das war Abu Dawud. Barakallahu. Was bedeutet das? Kana kalamuhu faslan. يفهمه كل من يسمعه يرحمك الله. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, als er sprach, er hat die Buchstaben nicht aneinander getan und die Wörter nicht miteinander, sondern er hat deutlich gesprochen, sallallahu alaihi wa sallam, und man könnte seine Wörter aufzählen, weil er so deutlich sprach, dass jeder ihn versteht. Und er hat langsam gesprochen, salawatu rabbi wa salamu alayhi, und er hat die Wörter nicht aneinander gesprochen, sondern jeder könnte ihn verstehen. Und wenn er merkte, dass die Leute nicht verstanden haben, dann hat salawatu rabbi wa salamu alayhi seine Wörter wiederholt. Ein, zwei und dreimal. Und das ist Sunnah für uns. Aber leider, heute. Schau mal, die Sunna ist, was haben wir gesagt, Sunna? Sunna ist, deutlich zu reden, deutlich. Langsam, pass auf, deutlich. Langsam und, sage ich jetzt, einfach. Dass damit die Leute verstehen, das ist die Sunna. Aber heute... Viele reden undeutlich. Undeutlich, schnell und schwer. Weil, wenn man deutlich, langsam, einfach spricht, manchmal kannst du natürlich schnell reden auch. Aber allgemein, aber wenn du heute zum Beispiel einfache Wörter benutzt, sagt man, ach da, was ist das für ein Niveau? Aber du sollst diese Wörter holen, diese, dass keiner versteht. Und subhanallah, bei manchen Leuten, wenn sie nicht verstehen, dann denken sie, die Person hat Wissen. Hey wallah. Aber wenn sie verstehen, sagt, ach ja, was er gesagt hat, kennen wir auch. Das ist das Wissen. Das Wissen ist, die Hikmah ist, die Weisheit ist, wenn man redet, dann können die anderen verstehen, als ob sie alles wissen. Weil das sozusagen dann diese Person hat die Leute erreicht. Aber in unserer Zeit, du sollst so komische Wörter holen und in einer Art Sprache sprechen, dann denken die Leute, der hat aber Wissen. MashaAllah, wir haben nicht verstanden. Ja, wo ist das Wissen? Das ist Barakallahu fikum. Die Sunna ist das Schönste. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Das heißt nicht, dass er manchmal auch nicht schnell gesprochen hat oder laut gesprochen hat oder dass er bestimmte Wörter genutzt hat. Natürlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal bestimmte Wörter benutzt und die Leute könnten das nicht richtig verstehen oder sie könnten das nicht sofort verstehen. Deshalb hat der Prophet ihnen das erklärt. Aber allgemein reden wir und von der Regel her, Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Babu Israel Jalisi li hadithi Jalisih, alladhi laysa biharam, wastinsati al-alim wal-wa'idh hadiri majlisah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض الحديث عند البخاري ومسلم طبعا هنا استنصت الناس هذا هو الشاهد من الحديث قالوا استنصت الناس فالواعظ أو العالم أو المعلم إذا كان يعظ أو يعلم والناس تتكلم له أن يقول لهم انصتوا أو يبعث لهم أحد ويقول لهم انصتوا حتى يفهموا الكلام ويسمعوه فلذلك بارك الله فيكم هذه مهمة أما المسألة الأخرى هي أن يصغي الإنسان لجليسه يعني الإنسان يتكلم تصغي له ما لم يكن إثما فإذا بدأ حراما أو قال إثما وقف مثلا أنت تتكلم مع إنسان بدأ غيبة ونميمة قل له قف لا أو تتكلم مع إنسان بدأ يتكلم حرام قل له لا أو بدأ يخطئ تقول لا توقفه هنا أما إذا كان الكلام يا أخو بارك الله فيكم عادي فحسن الإصغاء من صفات المؤمنين حسن الإصغاء والإصغاء يكون إما أن الإنسان يتكلم ما يشوش على الآخر أو أن يكون هذا الإصغاء بارك الله فيكم بالفعل قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور يعني ما تصعير الخد للناس أنك يعني تكون متكبر فوقهم تكون فوقي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما إذا كان في مجلس والعياذ بالله يستهزأ به بكلام بيستهزأ فيه بكلام الله سبحانه وتعالى أو يكفر فيه أو والعياذ بالله يدعى فيه إلى حرام أو إلى باطل فهذا لا يجوز أن تخوض معه فيه الجليس وقد نزل عليكم في وقد نزل عليكم عفوا في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ماذا تفعلوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يعني إذا صار في آيات الله استهزاء وكفر وصار في حرام أصلا ما يجوز لك تجلس صار في غيبة ونميمة أصلا ما يجوز لك أن تبقى إنما عليك أن تعمل معرفة عن المنكر بغض النظر الكلام حول يدور حول من إذا كان غيبة ونميمة فنسأل الله العافية والسلام أما قوله طبعا لأنه الحديث فيه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب أي حالة قتالكم بعضكم يضرب بعضكم رقابا شوف يا أخي كلمة كفارة هذه صيغة مبالغة لاسم الفاعل وصيغ المبالغة لاسم الفاعل لها معنى في اللغة العربية يعني ما تفعل هذا أمر عظيم للكفارة ما قال لا ترجعوا بعضي فقط في الكفر أو كذا لا كفارا يعني بالغ في مسألة الكفر قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب الحديث في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فأن يقاتل المسلم كفر ولكن هذا الكفر كفر أصغر لماذا؟ لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقال المؤمنين فلو كانوا بقتالهم بعضهم أو بعضهم بعضا لو كانوا يخرجون من الملة لو كانوا يخرجون من الملة لما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلا طبعا متى يكون كفرا أكبر؟ إذا كان يقاتله من أجل دينه، من أجل الإسلام، يعني على الإسلام يقاتله، فهذا كفر أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فانتبهوا لهذا يا رعاكم الله. إذن بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. المهم البحث هو هنا في قضية الاستنصات، سان يستنصت الآخرين، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Dem Gesprächspartner zuhören, wenn es nicht verboten ist, so wie zuhören der Versammlungsleiter, Teilnehmer, Entschuldigung, wenn ein Gelehrter oder Prediger redet. Aisha, Entschuldigung, Jarir ibn Abdullah berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf der Abschiedspilgerfahrt zu ihm sagte, befiehl den Anwesenden, mir gut zuzuhören. Dann sagte er zu den Anwesenden, wendet euch nach mir nicht Kuffar zu, indem ihr euch gegenseitig vernichtet oder tötet. Werdet nicht nach mir Kuffar, dass ihr die Hälse voneinander schlägt. Jetzt, Barakallahu fikum, unser Thema ist nicht jetzt den letzten Satz, aber unser Thema ist was anderes, und zwar zuhören. Passt auf, wenn ein Muslim redet, dann ist der andere verpflichtet, ihm zuzuhören, bis er zu Ende führt. Außer, dass man um Erlaubnis bittet. Oder, dass die andere Person etwas Schlechtes oder Falsches oder Haram sagt. Deshalb, man sollte zuhören. Und wenn ein Prediger oder ein Lehrer oder ein Gelehrter redet und die anderen reden, der darf jemanden zu ihnen schicken, der sagt ihnen, hör zu. Weil wenn er vielleicht was sagt und die Leute reden, dann werden sie nicht verstehen. Und einer hört etwas Falsches. Deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Jarir und Abdullah al-Bajali, er sagte ihm, geh zu den Leuten und sag ihnen, die sollen leise werden, die sollen zuhören, die sollen zuhören, was ich sagen werde. Und er hat natürlich etwas Großes gesagt, Salawatu Rabbi wa Salamu Alayhi. Deshalb im Islam ist die Sache so, du kannst mit jemandem sitzen und du redest mit ihm Khair. Wenn er anfängt Haram zu sagen, Schlechtes zu sagen oder etwas, was gegen die Religion ist oder etwas, was unwahr ist, dann kannst du ihm sagen, stopp. Deshalb, Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nisa, und es euch in dem Buch offenbart wurde, wenn ihr hört, dass die Leute sich lustig machen über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala und über Religion, und dass sie sich lustig machen über Religion, über Allah und seinen Propheten, dann dürft ihr mit ihnen nicht sitzen. Wenn ihr mit ihnen sitzt, dann seid ihr wie sie. Allah wird die Heuchler und die Kuffar alle vereinen in der Hölle am letzten Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen. Ja? Das heißt, wenn du sitzt und Leute anfangen, Haram zu sagen, über anderen schlecht zu reden, du darfst nicht dabei sein. Einige Leute sagen, nein, hör mal zu, nein, ich meine das nicht. Sag ihm, das ist nicht mein Thema. Ich will kein Haram begehen. Und du sollst immer diesen Weg haben. Erstens. Zweitens. Wenn die Leute anfangen, sich lustig zu machen über unsere Religion, dann darfst du nicht dabei sitzen. Da sagt man, ja, aber wie ist das mit Kuffar? Ja, natürlich, das ist anders. Wenn du diskutierst mit ihnen und wenn du ihnen den Islam beibringst, natürlich, die sind gegen den Islam, die werden schlecht reden. Aber du sollst nicht dabei mitmachen. Das ist hier der Sinn. Jetzt aber den letzten Satz, weil das wichtig ist, Barakallahu fikum, la tarji'u ba'di kuffara, werdet nach mir keine Kuffar, die einigen die anderen Hals. Schlagen, schlachten und so weiter. Das Wort Kuffar im Arabischen, das ist eine übertriebene Form in der arabischen Sprache. Das ist eine Versteigerungsform oder Steigerungsform in der arabischen Sprache. Du sagst Kafir und Kuffar. Es ist Plural normalerweise Kuffar auch. Aber hier Kuffaren, das Paraklofikum, das ist sozusagen, das ist eine Art mehr. Deshalb macht das nicht. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Beschimpfen eines Moslems ist Frevel, Fusuk. Und Töten oder Kämpfen gegen einen Moslem ist Kufr. Das ist derjenige, der gegen einen Muslim, wenn sie kämpfen, dann begehen sie Kufr eigentlich. Aber welche Art von Kufr ist das? Ist das der große, weil Kufr zwei Arten hat, groß und klein. Das ist eigentlich, Barakallahu fikum, klein. Kleiner Kufr. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Hujurat, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen, von den Mu'minin, sich bekämpfen, dann versucht zu schlichten. Das heißt, sie bekämpfen sich und da muss man schlichten. Allah hat gesagt, Mu'minin, wäre nur, dass man gegeneinander kämpft, die Leute vom, wäre das ein Grund, dass man die Leute vom Islam ausschließt, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht sagen, sage ich, da hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesagt, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Aber wenn jemand einen Muslim für die Religion, weil er Muslim ist, tötet, dann ist das großer Kufr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Aber aufpassen, Barakallahu fikum, sagt Malachim, dieses Thema, dass man die Leute vom Islam ausschließt, über Kufur und Takfir und so, das ist nicht Thema für jeden, der auf der Straße, der zwei Wörter gelernt hat, von der Straße kommen ist in Moschee, und da redet er über solche Themen. Solche Themen sind für die großen Gelehrten und für Ulema. Aber wenn jeder den anderen vom Islam ausschließt, dann a'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So aufpassen. Und noch dazu ist es wichtig hier zu verstehen, was bedeutet ihr la tarji'u ba'di kuffara? Das bedeutet, wenn ihr euch gegenseitig bekämpft, dann macht ihr wie die Kuffar. Weil normalerweise die Muslime Brüder sind und ein Bruder kämpft nicht gegen seinen Bruder. Aber wenn ihr gegeneinander kämpft, dann macht ihr wie die Kuffar. Aber komischerweise, Entschuldigung, ich muss ein paar Wörter sagen, auf Arabisch, dann auf Deutsch. Entschuldigung, ja. By the way. Ja? لما يأتي مثل هذا الحديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بعض الناس يفكر مباشرة في قضية كيف نقاتل ضد القذافي؟ كيف نقاتل ضد بشار الأسد عليهم لعنة الله اثنينهم؟ يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا أنتم المسلمين. مين قال هذول المسلمين؟ هذول أصلا كفار. فذاك استغفر الله العظيم، والله العظيم الإنسان يجن أحيانا من حمق وغباء بعض الناس، أنه ما يميز بين المسألتين، ما يميز بين طاغية عدو لله سبحانه وتعالى، بين إنسان ينكر القرآن وينكر السنة، بين إنسان والعياذ بالله دينه هو والعياذ بالله فروج النساء، وبين إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني ما يقول، لأنه أهل النفاق أيضا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هم من أهل الإيمان؟ فنسأل الله العافية والسلامة. فانتبهوا، هنا الخطاب موجه لأهل الإسلام وليس لذلك الطاغية، لذلك الكافر عدو الله. هذا واحد. اثنين، قد يقاتل المسلم المسلم عندما يكون على الحق، لقوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب شلون ما في قتال إذن؟ ظلم إنسان، يظلم شعبه، يذبح شعبه، ماذا نفعل لو نتركه يذبح الشعب؟ خلاص يظلم. تمسكوا بظواهر النصوص، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا فهموا الدين، ولا فهموا الإسلام، ويتشدقون بالإنسانية. نسأل الله العافية والسلامة. طيب أين الممانعة والمقاومة الآن؟ يلا رد لنشوف. هاي خامس أو سادس مرة يضرب في عمق داره في دمشق. يلا رد، ليش ما ترد؟ أما لشعبه وجه الدبابات والصواريخ وكل أنواع، كل أنواع الأسلحة، كل أنواع الأسلحة. أما لمن يسمى العدو ما طلعت طلقة واحدة من 40 سنة. فحيف على أمة ما تفهم دينها وتؤيد الكافر، ليس فقط الظالم، الكافر تؤيده على المسلمين. فنسأل الله العافية والسلام. وبعدين باسم الدين، بئس لقوم ولا حول ولا قوة إلا بالله ما يفهمون دين الله سبحانه وتعالى. إنسان من شك في كفره كفر. النصيرية الثاني يقول أتحدى أن تأتيني مرة يقول صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام. محمد العربي يقول لا تقل قل هو الله أحد، قل بس الله أحد. هذه قل كانت لمحمد العربي، بس محمد العربي مات. الحجاب بالنسبة له، الحجاب بالنسبة له زبالة وسخ موسخة، يقول المرأة المحجبة. وللمسلمين اللي يطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم والعياذ بالله، يقول عنهم زنادقة. هذا آخر شيء نجعله مثل ذلك المسلم الذي يقول يا ربي انظر إلى هذا الظلم ويريد يرفع الظلم عن إخوانه. فنسأل الله العافية والسلامة. إنسان يا أخوة نصيري مرشدي يعبد سليمان المرشد، هؤلاء هم النصيرية، هم يحبون كلمة العلوية، ليسوا علوية، وإنما العلوية من قبل أنهم يقولون أنه علي هو الله، العلي اللهية اسمهم. أما العلوية في اليمن وفي بلاد المغرب لما تقول العلوية يقصد بها شيء آخر، يقصد بها من السلالة العلوية، أي من سلالة علي رضوان الله عليه. أما هؤلاء اللي عندنا في الشام ليسوا من سلالة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وإنما من سلالة الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. يقول شيخ الإسلام من شك في كفرهم كفر. من شك فقط، إنسان ما عنده لا صلاة ولا صيام، ينكر القرآن، ينكر الجنة، ينكر النار، لسه هذا تقول عنه مسلم؟ إنسان يعبد بشر هذا تقول عنه مسلم؟ ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لما نسي العلم ولما سكت العلماء صار الناس ينظرون. فذلك نحن ما نقول أن كل إنسان يتكلم في الكفر والتكفير، ولكن يوجد في ديننا أن نكفر أمثال هؤلاء الطواغيت. أسأل الله سبحانه وتعالى يخسف بهم الأرض عاجلا غير آجل سبحانه وتعالى. فذلك انتبهوا لهذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. wenn wir über dieses Thema sprechen, manchmal, dass wir sagen, okay, nicht jeder redet über das Thema von Takfir und nicht jeder schließt die Leute vom Islam aus, dann hören wir von einigen Leuten sofort, sagt ja, ein Muslim darf nicht gegen seinen Bruder kämpfen. Natürlich, ein Muslim darf nicht gegen seinen Bruder kämpfen. Gegen seinen Bruder, der Muslim ist, und nicht, wal'iyadu billah, gegen ein Tagut. Gegen, wal'iyadu billah, eine Person, die den Koran verleugnet, und gegen eine Person, die Al-Jannah und Nar, Paradies und Hölle verleugnet, nicht gegen eine Person, der Kafir ist mit Konsens der islamischen Nation. Aber a'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Weil wenn wir das sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, kämpft nicht gegeneinander und werdet nicht wie die Kuffar, dann kommen einige sagen, ja schau mal in Libyen, was passierte, die Muslime haben gegeneinander gekämpft. Schau mal in Syrien jetzt. Ist Bashar al-Assad Muslim? Ist al-Qaddafi Muslim? A'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn al-Qaddafi Bashar al-Assad Muslime wären, dann Fidel Castro ist Sheikh al-Islam. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القذافي زاد قل هو الله أحد. Das war nur für die Araber, für diesen Araber Muhammad. Aber wir sagen nur الله أحد. Die verloren mit dem Koran. Der sieht den Hijab als Schmutz und als Müll. Und der Bart als Müll. Und die Leute, die den Islam praktiziert haben, der hat sie immer als Zanadiqa. genannt. Qaddafi. Deshalb, der ist mit Sicherheit ein Kafir. Ohne Zweifel. Das ist Sheikh Ibn Baz damals hat vor vielen Jahren ihm eine Delegation geschickt. Die haben ihn gefragt, was sagst du da? Der hat das bestätigt. Dann hat Sheikh Ibn Baz ein Fatwa gegeben, dass er Kafir ist. Das ist nicht von heute. Und wir wissen, dass solche Gelehrten wie Sheikh Ibn Baz, die werden nicht die Leute einfach vom Islam ausschließen. Erstens. Zweitens. Dieser Bashar al-Assad. Was wissen diese Leute über Bashar al-Assad? Bashar al-Assad ist Nusayri. Diese Nusayriya, die beten eine Person an. Die beten nicht Allah an. Die verleugnen. Die verleugnen den Koran, Teile vom Koran. Und die verleugnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala Paradies, möge Allah uns bewahren. Die verleugnen Paradies und Hölle, sagen, es gibt kein Paradies und Hölle. Die haben kein Gebet, die haben kein Fasten, die waschen sich nicht. Und dann kommt eine Person, sagt ja, Muslime gegen Muslime. Welche Muslime gegen Muslime? Ein Tagut, ein Wal'iyadu Billah, ein Monster, der tötet sein Volk, der lässt die Frauen vergewaltigen, die Kinder schlachten, der macht alles mit seinem Volk. Sagt man, ja, das ist nicht Grund, dass man ihn vom Islam ausschließt. Das stimmt. Aber die Grundlagen, was er hat, Sheikh al-Islam sagte, An-Nusayriya, wer sie nicht als Kuffar bezeichnet, dann ist selber Kafir. Wer zweifelt an ihr Kuffar, ist selber Kafir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb aufpassen, Al-Alawiyya sind nicht An-Nusayriya, die sind zwei Themen. Weil Al-Alawiyya in Marokko und in Jemen zum Beispiel, wenn man sagt Alawiten, das sind nicht die Alawiten, Nusayriten in Syrien. Die Alawiten in Marokko und in Jemen, die sind, da meint man die Leute, die von Ali ibn Abi Talib abstammen. Da meint man Abstammung von Ali. Da sagt man Al-A'ila al-Alawiyya. Aber bei uns in Syrien, wenn wir sagen Al-Alawiyya, die sind Al-Nusayriya. Die beten. Manche von ihnen beten Ali an, aber die beten einen Mann, der hieß Suleiman al-Murshid. Die beten das an. Da kommt eine Person und sagt, nein, sagt nicht. Okay, sagt nicht. Wo ist dieser große Mann, ja, der lange wie Giraffe? Ja, Giraffe ist besser tausendmal. Auf jeden Fall, wo ist jetzt dieser Mann? Der hat alles gegen sein Volk benutzt. Skat-Raketen hat er benutzt. Chemische Waffen hat er benutzt. Alle Arten, Flugzeuge hat er bombardiert. Bitte schön, warum? Der hat doch einen Feind. Warum macht er jetzt nicht gegen seinen Feind? Seit wie vielen Jahren bombardiert uns der Feind? Und jede Woche die Flugzeuge von dem Feind, die machen so einen Ausflug über sein Schloss. Ja, bitteschön. Du bist doch stark und tapfer. Wo sind diese Leute? Aber dann kommen einige Muslime. Muslim. Und er sagt, ja, nein, sag nicht, Subhanallah. Jeder, der ein bisschen Verstand im Herzen hätte, sieht doch, was passiert. 100.000 Menschen sind schon geschlachtet worden. Und was passiert am Ende? Gar nicht. Sagt man, nein, Muslime dürfen nicht gegeneinander. Muslime dürfen nicht gegeneinander. Das stimmt. Aber Hezbollah in Südlibanon, die sind keine Muslime. Ahmadinejad und seine Regierung, die sind keine Muslime. Bashar al-Assad, der ist kein Muslim. Und das sage ich nicht jetzt aus Gefühlen, sondern ich sage das aus religiösen Gründen. Deshalb möge Allah uns bewahren. Aber diese Leute, die dürfen reden, wie sie wollen. Und wenn die Muslime, sagt man, wir wollen keine Fitna. Welche Fitna ist größer als die Fitna, dass die Leute ihre Religion verlassen und dass sie nicht mehr unterscheiden können, was Kafir ist und was Muslim ist? Welche große Fitna ist das, dass man Leute, die sich über den Koran lustig machen, dass man diese Leute noch als gute Leute findet? Und die Leute, die sagen, Leute, diese Leute, die sagen, Terroristen, extrem und so weiter. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich wollte das gesagt haben zu diesem Thema, weil einige Leute sagen, nein, du darfst nicht. Du darfst nicht Takfir machen. Du darfst nicht sagen, dass einer Kafir ist. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. sondern wir können sagen, des Kafir und des Kafir. Und zweitens, Allah sagt es im Koran, wenn zwei Gruppen von den Gläubigen gegeneinander kämpfen, dann sollte ich schlichten zwischen ihnen. Und wenn eine Gruppe Unrecht tut, dann kämpft gegen diese Gruppe. Kämpft gegen diese Gruppe. So sagt Allah. Allah hat nicht so gesagt, einfach kämpfen. Aber das ist damit man Gerechtigkeit bekommt. Ja, weil wenn wir das sagen, sag mal, ja, schaut mal, diese Leute, die rufen zu Kampf und die rufen zu Terrorismus, subhanallah. Und was tun die deutschen Soldaten in Hindukusch? Die spielen dort Schach und Fußball, aber mit Schädel von Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. So aufpassen, liebe Brüder, barakallahu fikum. Dieses Thema sollte verstanden werden und sollte sein. Da sagen sie, ja, der sagt aber la ilaha illallah. Ja und? Wenn auch la ilaha illallah sagt. Ja und? Die Heuchler haben la ilaha illallah gesagt. Sind sie Muslime? Es gibt Leute, die sagen la ilaha illallah und dann sagt er, ich erkenne den Koran nicht. Ist er noch Muslim? Es gibt Muslime auch, die manchmal vielleicht beten. Aber der sagt dir, ich glaube nicht an Propheten. Wallah, vor ein paar Tagen hat jemand mich angerufen, der sagt, ja, ich habe einen Vater, der sagt, ich glaube nur an Koran, ich glaube nur an Allah. Der Prophet Mohammed? Nein, es gibt keinen Propheten. Der sagt mir, was ist mein Vater? Ich habe ihm gesagt, erstmal, ist dein Vater normal oder psychisch krank? Ja, das müssen wir wissen. Vielleicht ist er verrückt. Wenn er verrückt ist, dann ruf ich Al-Qalam. Kein Problem. Der sagt, nein. Der ist so. Da habe ich gesagt, tut mir leid, dein Vater ist kein Muslim. Das ist kein Muslim. Eine Person, einmal kam zu mir, ein Deutscher hier zu mir, der hat mir gesagt, ich bin ein kleiner Muslim. So. Ich habe gesagt, wie? Ich war ein kleiner Muslim. Ich habe gesagt, wie kleiner Muslim? Er sagt, ja, an Allah glaube ich, aber an Propheten? Nein, glaube ich nicht. Ich habe gesagt, ja, aber wer, an Koran glaubst du? Der hat gesagt, natürlich. Ich habe gesagt, ist das Wort Gottes? Der hat gesagt, ja. Ich habe gesagt, wer hat uns das verkündigt? Wer hat uns den Koran verkündigt? Der sagt, Gott. Ich habe gesagt, wer hat uns den Koran verkündigt? Nicht der Prophet? Der sagt, sag nicht der Prophet, ich erkenne ihn nicht. Dann habe ich gesagt, du bist kein Muslim. Der sagt, echt? Ich habe gesagt, echt, ja. Da haben einige gesagt, wieso sagst du, du bist kein Muslim? Natürlich ist es kein Muslim. Ja, streng. Ja, Gaddafi ist Sheikh al-Islam und Bashar al-Assad ist Imam al-Umma und vielleicht Ma'sum. Und dann die Leute, die Gelehrten, die gegen ihn was sagen. Wallahi. Ja. Nee, Zypern ist woanders. Herr. لا أنا أحب أن يفهم المسلمون هذا الأمر لأنه هذه قضية خطيرة. بارك الله فيكم لأنه هذه قضية صارت قضية عقيدة. Dieses Thema ist ein Thema von عقيدة geworden, weil manche Leute die verstehen nicht mehr die richtige عقيدة des Islam. Ich hole einen Chinesen jetzt, sage ihm, sag لا إله إلا الله محمد, der sagt das. Wir sagen ihm, was hast du gerade gesagt? Der sagt, ich weiß nicht, ist er Muslim? Ich hole einen, der sagt, ich bin Muslim, und dann sagt er, ja, ich bin Muslim. Aber ich erkenne nicht Surat al-Baqarah, ich erkenne nicht Surat Ali Imran an. Nicht. Ist er Muslim? Sag mal, lass ihn, naja, lass mal, oh, lass mal. Und am Ende, was passiert? Deshalb, la hawla la quwwata illa billah. Babul wa'zi wal iqtisadi fihi. Qala Allah ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana. Wa'an Abi Wa'il شقيق ابن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. الحديث عند البخاري ومسلم. يتخولنا أن يتعهدنا يتعهدنا بالموعظة. الوعظ هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالتذغيب أو بالترهيب. الإنسان يرهب ويرغب ويذكر قضايا الشرع. فالإنسان لما يعظ يقتصد في ذلك حتى ما يدخل الملل والسآمة أن الناس خلص ما تحب هذا على الناس. وأعظم واعظ هو القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولكن هذه الموعظة ما تصل إلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فيفهم هذه القضايا. ولذلك بارك الله فيكم، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إذا أنزلت سورة، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الآية من كتاب الله والحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يصل المؤمن يزداد إيمانا ويزداد ثقة بربه ويزداد حبا. أما المنافق والذي في قلبه مرض إذا أتته الآية وأتاه الحديث ازداد نجاسة على نجاسته. نسأل الله العافية والسلامة. إذا أبارك الله فيكم، الإنسان لما يعظ ويقتصد في ذلك، ما في داعي الإطالة. كثرة الكلام تنسي بعضه بعضا. إذا تكلم كثير نسي. ولكن الواحد الآن تصور، يعني إنسان يأتي يعمل لك درس، يعمل لك فقط 10 دقائق والسلام عليكم. قل له الدرس لازم 2 ساعة 3 ساعات، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن صحيح إنسان يتحين الناس بالموعظة. ما معنى يتحين؟ يعني يوم كذا في درس كذا، يوم كذا في درس كذا، يوم كذا نجتمع. فلما يعظ يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. بالحكمة قالوا بالعلم النافع والعمل الصالح. بالحكمة والموعظة الحسنة بالعلم النافع والعمل الصالح. والحكمة أن تنزل الأمور منازلها، يعني تضع الأمر في محله، وضع الأشياء في مواضعها. أما الموعظة الحسنة أن تكون بموعظة إما تلين القلب أو توجهه إلى الله، أو تكون بالتخويف أحيانا بالترهيب. مو دائما الأمر جنة جنة جنة. الله سبحانه وتعالى قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وهكذا أول ما أنزل من القرآن نزلت هذه الآيات. فذاك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، أن يكون الأسلوب حسن، أن يكون الكلام طيب، ولما يجادل الإنسان يجادل بالتي هي أحسن، وأحيانا بالتي هي أحسن العصا أحيانا. فذاك بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. المأنة أو المأنة يعني علامة على فقه الإنسان. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يعني الإنسان لما يعظ ما يطيل على الناس. طبعا هذا يختلف من من من حال إلى حال. أما الخطبة، خطبة الجمعة مثلا، أو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أحيانا في غير خطبة الجمعة، وكان يرقى المنبر في غير خطبة الجمعة، فهذا لا بأس به. كان يخطب أحيانا خطبة عارضة يقوم ويتكلم في الناس. فإذا خطب الإنسان بارك الله فيكم يقصر بحيث تفهم الناس ويطيل الصلاة. أما إذا رأى الخطيب أن التقصير ما يجعل الناس ما تفهم، فلا بأس أن يطيل قليلا، ولكن لا يبالغ. أما أن تكون الخطبة يعني كلام دائما كأنه مرسوم. فهي من خطبة صارت. الخطبة يجب أن تكون خطبة فيها شيء يسمعه الناس. أما والله بس إنسان يطلع قال الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة, تك جلس. بعدين قام اللهم صل على محمد وعلى محمد, تك جلس, أقم الصلاة, يلا. هي ما صارت خطبة. طبعا لو كانت الناس تفهم اللغة العربية لكان الإنسان عمل خطبة 10 دقائق الناس فهمتها وخلص انتهى الموضوع. ولكن هذا هو الحق, أن الإنسان لا يملل الناس ولا يطيل عليهم, بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا, وإنما يتجوز في الأمر. وأما الحديث الأخير عن معاوية بن الحكم, عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنهما أو عنه عفوا, قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله في الصلاة, فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه بالصلاة, قال يعني أمي فقدتني, ما شأنكم تنظرون إلي في الصلاة؟ هم يصلوا, فواحد عطس فقال له يرحمك الله, فالناس نظرت إلي في الصلاة, أنا ماذا تفعل؟ فقال ليش تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت, يعني لما فهمت أنا أنه أسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي, يعني أفدي, ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه, فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني, قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان, قال فلا تأتيهم. قلت ومنا رجال يتطيرون, قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم, رواه مسلم. الحديث هذا سنتركه للمرة القادمة بإذن تعالى, إن الوقت أزيفة, بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم. كابيتل ماس هالتن باي بريدجن, ماس هالتن باي بريدجن. الله سبحانه وتعالى sagt sind gemäß übersetzt, rufe zum Pfad deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und diskutiere mit ihnen auf beste Art und Weise. Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama berichtet, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pflegte, jeden Donnerstag zu uns zu sprechen. Einmal sagte ein Mann zu ihm, O Abu Abdurrahman, ich wünschte, du könntest jeden Tag zu uns predigen. Er antwortete, was mich hindert, solches zu tun, ist die Furcht. Ihr könnt es satt haben. Ich predigte zu euch so, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu uns zu predigen pflegte, damit wir es nicht satt haben würden. Natürlich, der hat nicht satt gesagt, sondern der hat gesagt, damit uns nicht langweilig wird und damit wir nicht uns langweiligen und nicht satt. Auf jeden Fall, die Übersetzung hier, barakallahu fikum, ist katastrophal. Das geht darum, barakallahu fikum, barakallahu fikum, wenn man mit den Leuten redet, da sollte man etwas sagen, was die Leute verstehen. Und wenn man eine Rede hält, da sollte man nicht lang machen und da sollte man die Leute für die Unterrichte oder für Predigten oder für Ermahnungen wirklich terminell das vereinbaren und nicht viel übertreiben. Nicht übertreiben. Nicht nach jedem Gebet, sondern einmal so, einmal Abend, einmal Mittag. Außer jetzt, dass wir einen Plan haben, das ist was anderes. Auch wegen Jumu'ah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Abu al-Yaqdhan, Ammar ibn Yasir, berichtete, dass er den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, das lange Gebet eines Mannes und die Kürze seiner Ansprachen sind gewiss Zeichen seiner Kenntnis. Lasst daher euer Gebet lang sein und eure Ansprachen kurz. Das war in Sahih Muslim. Das war barakallahu fikum, das heißt allgemein erstmal. Wenn du zu Allah aufrufst, dann sollst du das mit Weisheit machen und mit guter Ermahnung, mit schönen Worten. Manchmal sagst du etwas über Paradies, manchmal über Hölle. Manchmal sagst du, was die Themen von Vorzügen haben. Manchmal sagst du, was die Themen von Gefahren haben. Manchmal warnst du vor den Leuten. Und manchmal, oder warnst du die Leute, Entschuldigung, vor etwas. Und manchmal mutest du die Leute zu etwas. Und so weiter. Und deshalb, Al-Hikmah ist, wenn man predigt, dass man die Sachen an die richtige Stelle bringt. Sollte man nicht übertreiben, nicht lang, übertrieben lang machen, lieber kurz, aber kurz, dass die Leute verstehen, dass die Leute wissen, was los ist. Und das Gebet sollte lang sein. Hier, barakallahu fikum, Wa'il, Abu Wa'il, Shaqiq ibn Salam, sagte Ibn Mas'ud, bitte mach für uns immer. Der hat ihm gesagt, nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit uns das so gemacht, dass er uns bestimmte Zeiten gegeben hat. Wir haben uns versammelt und dann hat er uns etwas ermahnt, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Und deshalb hätte ich nicht Angst gehabt, dass ihr euch langweilt, dann hätte ich mit euch das gemacht. Deshalb besser ist, dass man das plant und dass die Leute wissen, wann man Unterricht hat und wann man natürlich Rede hält. Und aufpassen, barakallahu fikum, die Reden, die sind verschieden in diesem Zusammenhang. Und die beste Ermahnung ist das Buch Allah subhanahu wa ta'ala, der Koran. Beste Ermahnung ist die Sunna vom Propheten Muhammad sallam. Aber wenn man für Koran und Sunna oder auf Koran und Sunna nicht reagiert, dann auf was? Natürlich Musik heutzutage. Heutzutage, tu mal für einige Leute Musik oder ein Lied, dann siehst du ihn nach 2-3 Minuten, der fängt an zu weinen. Tust du im Koran? Gar nicht. Deshalb, du sollst dich messen an Koran. Dann weißt du, ob du Allah fürchtest oder nicht. Das nächste, barakallahu fikum, was auf Arabisch erklärt habe, es gibt ein paar Themen, die ich natürlich ein bisschen brauche, ich darf jetzt Zeit, aber die Zeit ist jetzt, barakallahu fikum, eingetroffen bei uns. Dann werden wir Isha-Gebet beten, dann werden wir nicht länger machen. Barakallahu fikum, sagt Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen.